Tizians Lagunenfahrt in Venedig. Im Herbst 1842 unternimmt Leutze eine ausgedehnte, fast zweieinhalbjährige Studienreise nach München und Italien. Von München aus besucht er zweimal seine Heimatstadt Gmünd. Wahrscheinlich lernte er in München auch seinen Gmünder Freund Julius Erhard kennen, der damals die Münchner Kunstschule besuchte. Aber dann geht es weiter nach Italien. 4 Monate Venedig, 8 Monate Rom. In Venedig fasziniert ihn die besondere Atmosphäre der Stadt und ihre reiche Kunst, namentlich die Werke des venezianischen Renaissance-Malers Tizian, hat er sehr geschätzt und bewundert. Ein ganz besonderes Bild ist deshalb Tizians Lagunenfahrt, das er 1857 als Reminiszenz an seinen Venedig-Aufenthalt malt. Es kann zugleich als Hommage an den von ihm verehrten Tizian gelten. Leutze porträtiert den Maler fiktiv in einer Gondel im Kreise von Freunden, Frauen und Bewunderern. In geradezu venezianischer Malweise fängt er die Stimmung der im Abendlicht erscheinenden Lagunenstadt ein.